Bitte? Aus der Zwitschung gehen, ja. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir das Privileg genommen, nicht Dreiviertelstunde, sondern anderthalb Stunden in Anspruch zu nehmen. Einfach deshalb, weil es nicht Abschiedsvortrag, sondern Abschiedsvorlesung heißt. Und eine Vorlesung normalerweise zwei Vorlesungsstunden einnimmt. Selbst dann habe ich noch allergrößte Schwierigkeit, mit dem, was ich mir vorgenommen habe, durchzukommen. Und ich kündige deswegen von Anfang an, dass das Manuskript, das ich mir dafür angefertigt habe, ab morgen früh im Internet eingestellt ist und heruntergeladen werden kann. Heute muss ich mich mit PowerPoint-Folien durchschlagen und behelfen. Geht es jetzt akustisch? Bitte? Wie bitte? Was hatten Sie gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Schlecht ist vieles, also, aber immer noch mehr als gar nicht. Ja. Also wir werden es so versuchen. Es gibt drei Möglichkeiten, so einen Abschied bezüglich der Arbeit, die man an der Universität verrichtet hat, zu nehmen. In meinem Fall könnte das sein, einmal, dass ich exemplarisch vorführe, wie in meinem Forschungsschwerpunkt Methode und Gegenstand ineinander gegriffen haben. Das haben wir häufig gemacht, davon ist vieles publiziert, noch mehr in den Forschungspraktika durchgeführt worden. Das würde bedeuten, einer Fallvignette eine weitere hinzuzufügen. Deswegen habe ich das jetzt nicht gewählt, diesen Weg. Der zweite Weg könnte darin bestehen, die Methode, mit der wir gearbeitet haben, noch einmal im Zusammenhang darzustellen, die unter diesem ominösen Namen objektive Hermeneutik gesegelt ist, der einfach deshalb nötig war, weil wir nicht im Mainstream methodisch geforscht haben, wenn auch in dem Glauben, dass wir die Logik der Forschung, was den Gegenstand Soziologie, der Soziologie anbetrifft, dabei getreulichst einhalten. Dabei ist dieser Nebenweg herausgekommen, den ich aber nicht noch einmal darstellen möchte, der in den kumulativen Publikationen dazu und in den Begründungen nachlesbar ist. Deswegen habe ich den dritten Weg gewählt und versucht, einen bestimmten roten Faden einer Thematik, einer Analytik herauszugreifen und in einen Zusammenhang zu stellen, der in zunehmendem Maße aus den Forschungen selber resultierte. Und das ist eben dieses Verhältnis von Krise und Routine. Vorweg möchte ich eine kurze polemische Bemerkung einfügen, an der erkenntlich sein soll, warum ich glaube, dass dieser Gesichtspunkt von Krise und Routine für die Sozialwissenschaften wesentlich ist. Ich habe mich immer geärgert über dieses Beck'sche Buch Risikogesellschaft, nicht nur was, vor allen Dingen was den Titel anbetrifft, aber auch was hinter dem Titel stand. Einfach deshalb, weil dort, wo Risiken sind, auch Chancen sind. Und in diesem Buch sozusagen dieses Verhältnis unterschlagen worden ist, die komplementären Chancen zu den behandelten Risiken verdeckt worden sind. Würde man beides gemeinsam im Auge haben, dann würde man auf die Logik der Risikoabwägung sofort kommen und dann ist man bei der Krise. Aber die Krise ist sozusagen zu bewältigen, ist ein universeller Anspruch in der Menschheitsgeschichte von Anfang an gewesen, mit dem Übergang von der Natur zur Kultur sich einstellend. Und deshalb ließe sich der Begriff Krisengesellschaft schon mal gar nicht als Typenbegriff heranziehen, eben weil es sich um etwas Universelles handelt. Zugegebenermaßen wächst sicher das Krisenpotenzial mit der Kumulation von Wissen, eine im Übrigen paradoxe Erscheinung. Aber auch der Begriff der Wissensgesellschaft eignet sich meines Erachtens nicht als Typenbegriff. Also, ich werde mit einigen einfachen erkenntnistheoretischen Überlegungen anfangen, um von daher in die Thematik von Krise und Routine einzutauchen. Zunächst einmal ganz simple Überlegungen, die Ihnen allen bekannt sind. Ich übergehe jetzt die eine Komponente der für die Konstitution der Erfahrungswissenschaft, nämlich die Sicherung und Herstellung ihrer logischen Kohärenz. Alles das, was man traditionell gedacht mit der Aussagenlogik überprüfend abdecken kann. Das behandle ich hier nicht, sondern ausschließlich die andere Komponente, nämlich wie wir, da fehlt irgendwas, oder? Ja, das methodologische Grundproblem angehen. In den Erfahrungswissenschaften nämlich die Propositionen mit den Erfahrungsgegenständen zu konfrontieren. Das scheint am Anfang ganz einfach zu sein. Basissätze, Protokollsätze scheinen problemlos zur Verfügung zu stehen. Aber je länger man darüber nachdenkt, desto intrikater wird dieses Problem. Also, ich erläutere das jetzt ganz einfach am Beispiel der Falsifikation. Nicht wahr? Da gibt es ja immer in den wissenschaftstheoretischen Büchern dieses blödsinnige Beispiel, alle Schwäne sind weiß, kein wirklich ernsthafter Forscher würde jemals eine solche Hypothese überprüfen wollen. Aber dennoch lässt sich die logische Struktur daran erläutern. Also etwas formalisierter hieße das, für alle x gilt, eben in der Prädikatenlogik, die für dieses Problem zuständig ist, für alle x gilt, dass wenn x ein Schwan ist, eben P1, dann ist x weiß, eben P2. Dann schreitet man zur Falsifikation ganz einfach durch Negation dieses Allsatzes. Das habe ich hier aufgeführt. Und wenn ein Allsatz negiert wird, dann resultiert daraus ein Existenzsatz, den man umgangssprachlich so fassen kann. Es gibt mindestens ein x, für das gilt, wenn x ein Schwan ist, dann ist x auch nicht weiß. Das wäre der Falsifikator, nach dem man suchen müsste, getreulich. Und vielleicht lässt sich an dieser Stelle schon habituell etwas erläutern über das, was Forschen ausmacht. Es ist natürlich nur sinnvoll, solche Hypothesen zu falsifizieren, von denen man wirklich überzeugt ist. Alles andere wäre Operette. Das heißt also, komplementär dazu, wenn man den Falsifikator gedankenexperimentell gebildet hat, wie ich es eben exemplarisch kurz vorgeführt habe, dann muss man sich ernsthaft auf die Suche machen, ihn dort auch zu finden, wo man, wenn es ihn geben sollte, auch wirklich finden könnte. Das heißt also, in diesem Fall mit dem weißen Schwan würde man nicht gerade in den Grüneburgpark gehen. Ich sage gleich an dieser Stelle, dass es sich bei dieser Logik erstmal nur um die Logik der Hypothesenüberprüfung handelt. Und das Problem, auf das ich zusteuere, schwenkt dann um in ein gegenteiliges Problem, nämlich das, was man die Logik der Entdeckung oder Logic of Discovery bezeichnet hat. Nämlich, wenn ein unbekanntes X, ein unbekannter Gegenstand vorliegt, wie kann ich ihn erschließen? Wie kann ich Zusammenhänge entdecken? Das ist in der Logik der Hypothesenüberprüfung in der Regel ausgelassen worden, beziehungsweise es ist dem Versuch und Irrtum durch Versuch und Irrtum geregelten Prozess einer nicht weiter erklärbaren Kreativität des Forschers überlassen worden. Das kann man aber auch anders sehen. Können Sie mich immer noch verstehen? Sehen? Gut. Warum geht es jetzt nicht? Entschuldigung. Ich habe zwei verschiedene Brillen. Kann mir mal jemand hier gerade helfen, Herr Schmidtke? Oder? Weil ich müsste dann die Brillen wechseln. Das würde mich in Schwierigkeiten bringen. Ich kann das alles nicht lesen. Jetzt mit dieser Brille. Wenn Sie es mir wieder einrichten können. So, und dann einfach nochmal durchmachen. Ja, okay. Gut. Ein weiter. So. Also, was hier involviert ist, ist das elementare Problem der Prädikation. Wie können wir ein X, also einen Erfahrungsgegenstand, der ursprünglich ja unbestimmt ist, und das ist eben die Illusion mit den Protokollen und Basissätzen häufig, dass man glaubt, sie seien schon a priori immer bestimmt. Wie kann man dieses elementare Undock-Manöver, nämlich X mit P zu verbinden, wie kann man dieses Problem lösen? Also, ich kennzeichne ganz schnell Komponenten, aus denen diese elementare epistemische Grundform einer Proposition besteht. Also X ist das grammatische Subjekt der Proposition, die Referenz, und hier haben wir schon gleich zwei Subjektbegriffe, die methodologisch wichtig sind vor uns, nämlich einmal Subjekt stehend für die grammatische Kategorie des Subjekts in einer Proposition und das andere Mal Subjekt im Sinne von Erfahrungsgegenstand. Das ist hier in der epistemischen Form der Proposition schon vereinigt. Das zweite, die Copula ist, also die finite Form von Sein, mit deren Hilfe die Verknüpfung von X und P vollzogen wird. Und P schließlich stehend für die Prädikate, die etwas bestimmen. Nun ist es wichtig, dass Gegenstand, also das, was für Subjekt steht, als solches nicht ein Prädikat sein kann, sondern nur ein Abstraktor. Warum? Weil Gegenstand logisch nicht negierbar ist. Würde man, also die deiktischen Ausdrücke, wie zum Beispiel es, dies, etwas und so weiter, das sind logisch äquivalent mit Gegenstand. Entsprechend wären Propositionen, wie etwa dies ist kein Gegenstand, also ein Versuch, Gegenstand zu negieren, von vornherein Aporien oder logische Kontradiktionen. Daran kann man zeigen, also Gegenstand ist als Prädikat nicht geeignet. Damit Sie sehen, dass das nicht gar so trivial ist, wie das hier erscheint, kann man daraus kurz mal ein einfaches polemisches Argument gegen Heideggers Ontologie basteln, wo ja mit dem Nichten der Nichts operiert wird. Und das würde logisch voraussetzen, dass Gegenstand als Prädikat negierbar ist. Das kann aber auch Heidegger nicht zeigen. Also ist es nichts damit. Jetzt erweitere ich die Darstellung dieser einfachen Proposition mithilfe des Modells von Peirce, seiner transzendental-semiotischen Grundlegung, nämlich einer Kategorientafel, mit der er sozusagen Kants Transzendentalphilosophie oder Transzendentallogik überwinden wollte und meines Erachtens auch überwunden hat. Darin ist nämlich jetzt X und P in eine Polarität gebracht. X entspricht der Grenzkategorie der Substanz und die Copula entspricht der Grenzkategorie des Seins. Beide Grenzkategorien sind Kategorien, die sich für die Bestimmung von Gegenständen nicht eignen. Sie können, haben keine Bestimmungskraft. Aber es sind zwei Kategorien, die gleichzeitig für Realität stehen. Die Kategorie der Substanz für die Realität, die, in unsere die durch nichts anderes gekennzeichnet ist, als dass sie in unsere Aufmerksamkeit tritt, aber als solche noch nicht bestimmbar ist, noch nicht bestimmt ist. Wohingegen Sein sozusagen die Kategorie für eine sozusagen sprachlich hypothetisch konstruierte Realität steht, die wir alle teilen, also sozusagen als Bedingung der Möglichkeit. Substanz bezeichnet sozusagen eine Realität des Unbestimmten, die sozusagen auf die Relation zu einem ganz konkreten Subjekt mit einem Aufmerksamkeitsbewusstsein angewiesen ist, wohingegen Sein sozusagen für alle Subjekte gleichermaßen gilt, eben für die Subjekte, die durch ein gemeinsames Sprachvermögen miteinander verbunden sind. Und zwischen diesen Grenzkategorien bewegen sich die universalen Kategorien der möglicher Erkenntnis bei Peirce eben, die bei Peirce eingeteilt sind in drei Klassen von Prädikaten, nämlich Erstheit, Zweitheit, Drittheit. Das braucht uns hier nicht weiter zu interessieren, obwohl das sehr interessant ist. Ich füge nur etwas hinzu, um zu zeigen, dass die Rezeption von Peirce in Deutschland vielfach verunglückt ist. Das kann man daran sehen, dass die Kategorie der Erstheit für Qualität stehend immer genommen worden ist, fälschlicherweise für Unmittelbarkeit. Das ist aber ganz falsch, weil in diesem Modell das der Unmittelbarkeit am nächsten stehende Prädikat eben nicht die Qualität ist, sondern das dreistellige Prädikat der Repräsentation. Warum? Weil immer schon ein Erfahrungsobjekt darin eingeschlossen sein muss, das konkret ist. Während Erstheit viel abstrakter ist, sozusagen gehört Fahrprädikate, einstellige Fahrprädikate würden dazu gehören, die Prädikate, auf die wir alle nicht verzichten können, und die sozusagen sichern, dass wir, auch wenn wir ein Wahrnehmungsurteil kritisieren, dabei unterstellen müssen, dass wir im Grundsatz unseren Wahrnehmungsurteilen trauen können. Denn wir können nur unter dieser Voraussetzung, dass unsere Wahrnehmungsurteile verlässlich sind, ein konkretes Wahrnehmungsurteil kritisieren. Moment, warum geht das jetzt nicht weiter? Aha. So, nun kann man sehen, dass X und P in einem polaren Verhältnis zueinander stehen, dass sie gewissermaßen zwei Formen von Unbestimmtheit konstituieren. Nämlich einmal ist das X stehend für einen zu bestimmenden Gegenstand, indeterminiert, eben wie schon gesagt, unbestimmt. Und zum Zweiten ist das P sozusagen infinit, das heißt, seine Geltung erschöpft sich nicht in der Bestimmung abzählbar unendlicher Gegenstände, sondern geht über jeden Gegenstand und auch über eine Menge von Gegenständen hinaus in seiner Geltung. Transzendiert also die Gegenstände, die es bestimmt, obwohl oft andersherum die Ps durch die X im Laufe der Bestimmungsgeschichte immer mehr erfahrungsgesättigt werden. X und P stehen also für zwei aufeinander nicht rückführbare Realitäten, die durch X und P bestimmt sind. Daraus kann man ein einfaches Argument gegen den Konstruktivismus beziehen, dass Erkenntnis natürlich immer Konstruktion bedeutet. Das ist nie geleugnet worden und das erschöpft sich sozusagen in der Logik der Prädikatisierung, der Prädizierung. Wohingegen das X eine Realität vertritt, die eben nicht konstruiert ist, die auf uns einwirkt, unabhängig davon, wie wir die Realität konstruieren und was wir von ihr denken. Wenn ich vor diese Wand renne, egal wie ich sie konstruiere, hole ich mir in jedem Fall eine blutige Nase. X entspricht also als hier und jetzt Gegebenes der Sphäre der Krise, so können wir jetzt zusammenfassen, und P entspricht als hypothetisch konstruierte Möglichkeit als Begriffsallgemeines der Sphäre der Routine. X und P sind also sozusagen als Vertreter von Krise und Routine gegeneinander gestellt. Und damit haben wir einen ersten Zugriff auf das Verhältnis von Krise und Routine. Das kann man auch so ausdrücken, auf Xe, die eben nicht konstruiert sind, die schlicht da sind sozusagen. Sobald sie ins Aufmerksamkeitsbewusstsein getreten ist, kann man nicht nicht reagieren. Man muss auf sie reagieren. Man kann, auch wenn man sich ihnen zu entziehen versucht, ist das schon eine Reaktion. So, daraus ergibt sich ein meines Erachtens sehr schwieriges und interessantes Problem. Die Frage nämlich, wie kann ich über die Xe als Xe reden, ohne in der Rede über sie ihnen schon den Charakter ihrer Unbestimmtheit und ihrer Krisenhaftigkeit genommen zu haben? Das ist meines Erachtens ganz auf einfache Weise formuliert Adornos Grundproblem in seiner Ästhetiktheorie und seiner negativen Dialektik. Wie kann ich über Xe sprechen, ohne dass sie schon ihren Charakter verlieren? Anders formuliert in Adornos Begriffen, wie kann ich das Nicht-Identische zum Gegenstand der Erfahrungswissenschaften machen, ohne es gleich degenerieren zu lassen durch die Subsumption unter begriffliche Identität? Adorno löst das Problem so, er stellt fest, dass dieser Hiatus zwischen X und P, also zwischen dem Nicht-Identischen und der begrifflichen Identität, sich grundsätzlich nicht überwinden lässt. Dennoch gibt es sozusagen einen hinter dem Rücken laufenden Kommunikationsverkehr gewissermaßen, in dem nämlich sinnliche Erkenntnis und begriffliche Erkenntnis je ihre Ausdrucksmöglichkeiten suchen und indem sie sich als Ausdruck objektivieren, miteinander ins Gespräch kommen können. Sinnliche Erkenntnis verkörpert sich in den Werken der Kunst, in den authentischen Werken der Kunst. Und man kann es so ausdrücken, wie Adorno, Wahrheit der Kunst bleibt an den Schein gebunden. Die Wahrheit der Kunst sozusagen erweist sich in der unhintergehbaren Suggestivität der sinnlichen Erscheinung eines gültigen Kunstwerks. Also Kunst als das Gegenteil von Natur kehrt gewissermaßen in dem Maße, in dem sie diese Polarisierung zur Natur vollendet in ihrer Gültigkeit, zur Natur zurück durch die sinnliche Präsenz, in der allein sie ihre Gültigkeit erweisen kann. Die Rede über Kunst kann die Kunst nie ersetzen. Begriffliche Erkenntnis dagegen realisiert sich in der Wissenschaft. Darüber reden wir. Also können wir festhalten, die X'e vertreten die Sphäre der Krise und die P's die Sphäre der Routine. Insofern ist in die Proposition X ist ein P ein dicker Balken der Trennung einzutragen, der diesen unüberwindlichen Hiatus symbolisieren soll. Die Sprache also fügt etwas zusammen in der schlichten Form der Copula, indem sie das Nichtvereinbare zur Synthesis bringt. Und man kann das, was ich vorhin am Peirce gezeigt habe, mal sehen, ob ich das schnell noch finde, auch so sehen, dass der Weg von der Substanz zum Sein ist der Weg sozusagen der Synthesis ist in der Erkenntnis des Mannigfaltigen durch begriffliche Vereinheitlichung. Wohingegen der umgekehrte Weg von oben nach unten der Weg der Rekonstruktion ist. Eben nicht Analysis im Sinne einer klassifikatorischen Zerlegung, sondern Analysis im Sinne eines rekonstruktiven Abschichtens. Das gilt auch schon für Peirce. Darüber könnte man eine eigene Vorlesung halten. Daran lässt sich zeigen, dass Sprache, was im Begriff des Logos ja immer schon enthalten war, zweierlei zugleich in den Übergang von Natur zu Kultur hineinbringt, nämlich einmal ein Mittel der Darstellung, der Repräsentation, aber zum anderen auch in ihrer Dynamik ein Medium der Erzeugung und des Vollzuges, in dem nämlich diese Synthesisbildung als ein Vollzug zu gelten hat. P ist also die Prädizierung eines unbekannten Gegenstandes X in dieser ganz simplen, elementaren Form, ist also schon ein erster Weg, ein erster Schritt auf dem Wege der Krisenlösung. Indem ermöglicht durch Sprache diese Vereinigung von X und P, die erste, einen protokollartigen Ausdruck findet, den ich aufbewahren kann, steht mir für die weitere Krisenlösung eine Ausdrucksgestalt zur Verfügung, die ich sozusagen durch Sinnauslegung auf ihre Voraussetzungen hin weiter prüfen kann, wodurch ich dann zu weiteren überprüfbaren Hypothesen gelange. Also wenn ich gesagt habe, man kann auf X nicht reagieren, dann ist diese erste Reaktion sozusagen ein X ist ein P und das steht mir sozusagen zur Auslegung schon zur Verfügung. Damit ist als Gegenstand ein Text für eine erste Rekonstruktion gegeben, ein Weg zur Bewährung der Krisenlösung eröffnet. Und in the long run führt das zu einer bewährten Routine. Krise ist nun anzusehen, das ist ganz entscheidend für das Weitere, nicht als eine Eigenschaft, die prädizierbar ist, gewissermaßen als absolute Eigenschaft von Gegenständen, die Gegenständen innewohnen, sondern Krise ist eine komplexe Relationseigenschaft zwischen einem Erfahrungssubjekt und einem Gegenstand. Krisenhaft ist ein Gegenstand oder überhaupt alles immer nur mit Bezug auf ein konkretes Erfahrungssubjekt, nicht allgemein. Das kann man so darstellen, dass S und X sozusagen aneinander geknüpft sind. Wenn dieser Krisenzustand aktuell ist, akut ist, dann kann man nicht entscheiden, ob diese Krise dadurch herbeigeführt ist, dass sozusagen etwas ganz Neues aufgetaucht ist, was S vorher nicht wissen konnte, oder ob etwas ganz Bekanntes aufgetaucht ist, dass S aufgrund irgendeines Störungszustandes oder wessen auch immer als neu betrachtet. Das lässt sich nicht entscheiden. S und X sind sozusagen unauflöslich miteinander verschweißt. Deswegen kann man im Prinzip auch, das lasse ich jetzt mal weg, wirft natürlich die Frage auf, was ist mit Kindern, wenn sie sich entwickeln im vorsprachlichen Alter, die noch keine Sprache zur Verfügung haben. Worauf ich jetzt hinaussteuere, ist, dass die Krisenhaftigkeit dieses X gebunden ist an die Sprachfähigkeit. Auch ein vorsprachlich oder nicht sprachfähiger Organismus kann natürlich sozusagen mit Gegenständen konfrontiert sein, die bisher sein Leben nicht gekreuzt haben und an die er sich sozusagen neu gewöhnen muss. Aber das würde nach meinem Sprachgebrauch nicht eine Krise bedeuten, sondern Stress. Deswegen kann man verallgemeinern, Tiere haben Stress, aber keine Krisen. Weil die Krise zu haben ist an... Sie erlauben mir, dass ich die Jacke ausziehe. Ja. Erstes Krisenanzeichen. Bitte? Ah ja. Ja, danke. Also, das will ich jetzt zeigen. Als nächstes, dass Krise sozusagen, warum Krise an Sprachlichkeit gebunden ist. Möchte ich hier schnell einschieben in einem zweiten Exkurs, den ersten lasse ich weg, eine kurze Bemerkung über die historische Transformation des Subjektbegriffs. Wir haben zwei Subjektbegriffe ja schon kennengelernt, nämlich einmal Subjekt für eine grammatische Kategorie, das andere Mal Subjekt für Erfahrungsgegenstand. Jetzt haben wir einen dritten Subjektbegriff schon, nämlich das Erfahrungsobjekt, auf das hin eine Krise sich konstituiert. Das ist das Subjekt, von dem wir normalerweise in den Sozialwissenschaften reden und von dem hier schon angenommen ist, dass es an die sprachliche Kompetenz gebunden ist. Interessant ist, dass alle drei Begriffe sozusagen oder Verwendungsweisen heute noch anzutreffen sind. Ursprünglich war ja Subjekt in der scholastischen Philosophie ein Begriff für Gegenstand und für das, was wir heute Objekt nennen. Das überlebt noch in der Redeweise des Sujets des Malers oder des Sujets eines Bildes. Da ist dieser Begriff noch erhalten. Der Begriff Erfahrungsobjekt hat sich als Kategorie konzeptuell erst konstituiert, sehr viel später. Bis zur Französischen Revolution waren die Sujets die Untertanen. Also die, über die man in der dritten Person sprach. Reiche er mir Kaffee. Das war der Untertan, das Subjekt. In der Französischen Revolution dreht sich das um. Das Subjekt wird zum Zentrum des autonomen Bürgers eines demokratisch verfassten Nationalstaates. Wir können den Unterschied zwischen Aufklärung und Romantik ganz grob so fassen. Dieser Subjektbegriff war in der Aufklärung nur ein abstrakter Platzhalter für Bürger- und Menschenrechte und wurde erst in der Romantik sozusagen zu einem lebendigen Subjekt, das eine eigene Geschichte hat und vor allen Dingen, so werde ich das später formulieren, dem ein Hier und Jetzt auf nichts anderes reduzierbar korrespondiert. Etwas, was für andere zunächst fremd ist und was verstanden werden muss. Deswegen ist für die Romantik der Begriff des Verstehens ein sehr präziser Begriff in der Methodologie. Und erst dann lässt sich die ominöse Subjekt-Objekt-Relation der Bewusstseinsphilosophie bilden, nämlich dem Subjekt, dem Erkenntnisfähigen steht das Objekt gegenüber, etwas eine meines Erachtens verhängnisvolle Konstruktion. Das will ich hier kurz andeuten, deswegen verhängnisvoll, weil soziologisch gesehen in diese Relation sozusagen suggeriert, es käme gewissermaßen ein erkenntnisfähiges, konstituiertes Subjekt irgendwo aus dem Nichts und habe sich schon immer konstituiert. Das ist das rationale, sprach- und handlungsfähige Subjekt, was immer schon als gegeben unterstellt wird in allen Vertragstheorien und so weiter. Die große Frage ist aber, wie konstituiert sich dieses Subjekt? Und dazu bedarf es immer schon einer Sozialität. Und deswegen können wir sagen, dass immer schon eine dialogische Struktur zwischen Subjekten gegeben sein muss, damit sich Erkenntnisobjekte oder Gegenstände als Objekte konstituieren können. Das ist ja ganz einfach zu fassen. In allen Tierarten gibt es, die sich sexuell reproduzieren zumindest, muss es ja in zwei Funktionskreisen eine inhaltliche Verständigung geben, nämlich einmal, um die materielle Reproduktion zu regulieren, wie teilt man sich die mögliche Beute, und das andere Mal die sexuelle Reproduktion, wer mit wem. Das muss ja innerartlich geregelt sein und deswegen wird natürlich in subhumanen Gattungen kommuniziert als allererstes. Und deswegen ist es auch meines Erachtens ganz falsch, den Begriff der Gesellschaft als Gegenbegriff zur Natur zu gebrauchen, was immer noch in Gesellschaftstheorien üblich ist, weil das ist eine von vornherein falsche Konstruktion. Die Frage kann nur sein, ab wann die Gesellschaft sprachlich kommuniziert. Und das bedeutet, dass der eigentliche Gegensatz der zwischen Natur und Kultur ist. Wohingegen Gesellschaft aus diesem Gegensatz auszuscheiden ist. So, jetzt ist nun wichtig, dass man die Konstitution dieses X ist ein P als eine sprachliche Ermöglichung weiter beleuchtet. Und das ist nur gegeben, insofern wir Sprechakte vollziehen können. Also X ist ein P vertritt einen propositionalen Gehalt, der in einen Sprechakt eingebettet sein muss. Ich erinnere ganz kurz nur an die elementare, wichtigste Unterscheidung der Sprechakttheorie, nämlich die zwischen den propositionalen Gehalten und den illokutiven Rollen oder der illokutiven Kraft von solchen Sprechakten. Also der propositionale Gehalt, etwa die Tür ist zu, wäre identisch bei einer Behauptung, ich behaupte, die Tür ist zu, dann müsste sie zu sein. Oder ich sage, ich wünsche, die Tür ist zu, identischer propositionaler Gehalt, dann muss die Tür geöffnet sein, so wie jetzt. Weil sonst dieser Satz nicht sinnvoll ist. Also ist die Wahrheitsfähigkeit von propositionalen Gehalten abhängig von ihrer illokutiven Umgebung. Also ist dieses epistemische Gebilde X ist ein P schon immer in einen Sprechakt, in der Regel einen der Behauptung oder einen assertorischen oder affirmativen Sprechakt eingebettet. Also die Bedingung ist, dass S behauptet, X sei ein P. So, jetzt können wir das, was ich vorhin schon gesagt habe, uns klar machen. Die gewissermaßen Grenze zwischen Natur und Kultur überschreitende Ausdrucksweise wäre, dass eine Lebensform durch ein X in eine Krise gerät. Wenn das Subjekt diese Lebensform sprachfähig ist, wird sie zu einem Subjekt. Und als dieses Subjekt, das wäre die volle Ausschreibung, behauptet es, X ist ein P, oder kann es behaupten und sagen, dass X ein P ist. Ich habe diese Darstellung deswegen gewählt, damit man sieht, dass das, was mit der runden Klammer eingeklammert ist und das mit eckigen Klammern eingeklammert ist, sozusagen sich überlappt. Ursprünglich ist das Verhältnis von S und X sozusagen eine Einheit, nämlich die Einheit in der akuten Krise. Und wir waren aber schon ausgegangen von der sprachlich hergestellten Einheit von X ist ein P, also diese merkwürdige paradoxe Bildung. Und nun kann man sehen, dass indem dieses Subjekt als sprachfähiges X ist ein P sagen kann, es sich in dieser Form der Krisenbewältigung von dem X gewissermaßen separieren kann, kategorial, und ein anderes sein kann, sodass die krisenhafte Verschmelzung von S und X sich auflöst. So, das wäre die volle sprechaktheoretische Ausschreibung. Das muss man jetzt nicht im Einzelnen verfolgen. Das soll nur sagen, ein S, das agiert, spricht in der illokutiven Struktur der Affirmation diese Proposition aus, X ist ein P. Und jetzt kommt etwas, was natürlich wichtig ist, hinzu. Für den Sprechakt ist konstitutiv, dass es sich immer an ein anderes Subjekt richtet. Also, dass das Ganze dialogisch ist. Also an ein passiv zuhörendes S. Sonst ist der Sprechakt als solcher sinnlos. Ja. Und daraus kann man nun, wenn man das noch mehr erweitert, ersehen, dass in dem Moment oder in dem Maße, in dem es sprachlich explizit eine Behauptung aufstellt und diese Behauptung sich bewährt im Sinne einer Krisenlösung, es dann auch die Tür dazu öffnet, sich selber zu bestimmen. Denn indem es diesen Sprechakt selber sozusagen zitieren und berichten kann, das soll in der unteren komplexen Zeile gezeigt werden, dass man diesen vollzogenen Sprechakt jederzeit als Protokoll sich wieder vorführen kann und dass man mit sich selbst in einem inneren Dialog sich darüber beugen kann oder auch anderen mitteilen kann, was man da gesprochen hat. Und in dem Maße, in dem man das tut, bestimmt man zwangsläufig sich selber als Subjekt dieses Sprechaktes. Hier eine kleine Bemerkung zum Objektbegriff. In der Psychoanalyse wird ja der Objektbegriff gebraucht, sozusagen im Grunde genommen immer für Beziehungen mit anderen Menschen. So explizit in der Theorie der Objektbeziehung. Oder auch der Begriff des Übergangsobjekts belegt das ja. Das ist meines Erachtens ein falsch, weil es sich hier immer um Dialogpartner handelt, die hier gemeint sind, und nicht um Sachen, über die man in der dritten Person spricht. Also das ist sozusagen ein, denke ich, ein folgenreicher Kategorienfehler, der da passiert. Und ich kann mir den nur so erklären, dass der immer noch nicht beseitigt ist in der Psychoanalyse, damit, dass Freud als Grundschema für seine Erklärung der Konstitution des menschlichen Subjekts im Schema des primären Narzissmus gearbeitet hat. Das ist das Schema, das er gewöhnt war als Physiologe von Haus aus. Und dass er nicht in der Lage war, sozusagen Sozialität metatheoretisch auszudrücken. Das ist gewissermaßen flach gefallen. Und das Interessante ist, in der Psychoanalyse nachzuforschen, wo denn die ursprüngliche Sozialität dort vorkommt. Denn sie muss ja irgendwo vorkommen. Und dann stellt man fest, glaube ich jedenfalls, dass sie sozusagen bei Freud jedenfalls sozusagen reserviert ist für die sogenannten technischen Schriften. Überall dort, wo über das Arbeitsbündnis nachgedacht wird oder also über die Beziehung zum Patienten, über Übertragung, Gegenübertragung etc., da kommt Sozialität wie selbstverständlich vor, aber auf der Ebene der Metapsychologie fehlt sie. Deswegen ist meines Erachtens systematisch gesehen Bowlby für also eine wichtige Korrektur mit seiner Bindungstheorie. So können wir nun sagen, erfährt sich, das ist paradox, als Subjekt nur in der Aktualität der Krise, sobald die Krise vorbei ist, sobald es also sozusagen sowohl das unbekannte X wie sich selbst bestimmt hat, verdampft es im Allgemeinen, im Begriff Allgemeinen. Es hat sich stabilisiert, aber als Subjekt erfährt es sich nicht mehr, streng genommen. Deswegen müssen wir zwei Modi der Unmittelbarkeit unterscheiden. Einmal die kategorial konstruierbare Unmittelbarkeit, sozusagen vor die die subhumanen Gattungen, zumindest aus der Sicht der analysierenden Dritten, gestellt sind. Also die Gattungen, die kein Zeitbewusstsein haben. Und das andere Mal die sprachfähigen Subjekte gewissermaßen durch die Vermittlung der begrifflichen Bestimmung hindurch. Diese Unmittelbarkeit stellt sich her in der Krise. Und vor dem Horizont der Bestimmbarkeit. Von daher könnte man kurz einen kritischen Blick auf die phänologische Religionssoziologie werfen, die in der, zum Beispiel bei Luckmann, wie selbstverständlich meines Erachtens den Begriff der Religion stark überdehnend, ihr eine Sinnstiftungsfunktion allgemein zugeschrieben wird, die darin besteht, dass sozusagen das sinnlich gegebene Unmittelbare durch Typisierung kommunizierbar gemacht werden muss. Und das ist meines Erachtens ein Verweis auf das Unmittelbare der Tiere, wenn man so will. Ich überspringe die hier naheliegenden Analogien zu Meets, IME-Relationship, die sich hier schon ergeben. Bekanntlich besteht ja diese Konstruktion darin, dass das I, also das Ich im Nominativ, gewissermaßen steht für das Subjekt in der Krise, also das Subjekt, das unmittelbar handelt und auf X sozusagen reagiert. Und dass nun diese Unmittelbarkeit der Krisenbewältigung nachträglich sich vergegenwärtigen kann, indem es die daraus resultierenden versprachlichten Ausdrucksgestalten vor sich bringt, reflektiert und damit sich selber zum schon vergangenen Zeitpunkt der ursprünglichen Krisenbewältigung sozusagen in den Kasus des Akkusativ begibt als Me und dort sich bestimmt. Was natürlich heißt, dass diese Bestimmung immer begleitet ist durch eine neuerliche Aktualisierung eines I. Man kann sagen, die flüchtige Spontanitätsinstanz des I sozusagen ist gleichzeitig außerordentlich dauerhaft, denn sie agiert ohne Unterbrechung, solange das Leben lebt. Das wollte ich kurz verknüpfen mit einer kleinen Darstellung. Also daran zeigen, dass das Infantile selbst als Leib natürlich immer schon in dieser Weise spontan reagiert, lange bevor es weiß, dass es ein Ei ist. Und lange bevor es Ich sagen kann. Auf dem Wege zum Ich sagen objektiviert es sich eine Zeit lang interessanterweise erstmal in der dritten Person. Also es macht sich wörtlich sozusagen zum Akkusativ, zu einem Mi. Nicht wahr? Dann sagt das Kind etwa, Ruby möchte Schokolade haben. Ja? Und nicht, ich möchte Schokolade haben. Das kommt dann erst später. Deswegen kann man von hierher, das ist für Philosophen manchmal überraschend, den Ausdruck Proposition auch so schreiben und deuten mit dem Bindestrich, dass das ein Gebilde ist, das für die Position des Ei steht. Also dieses krisenhafte Ich ist immer schon gegeben sozusagen durch eine Positionalität. Die Positionalität des, im menschlichen Falle des Leibes oder die Positionalität auch des organischen Lebens. Ich möchte jetzt, um weiterzukommen, schnell eine sprechakteurische Ableitung des Begriffs von Lebenspraxis vorführen. Ein Begriff, den ich sozusagen als umfassenden Begriff gebrauche für die Einheit, die gewissermaßen aus leiblicher Positionalität und Subjektivität besteht. Also die Subjektivität, die sich gewissermaßen über der leiblichen Positionalität aufschichtet. Und dafür ist es wichtig, erstmal zu unterscheiden, weil das in der Rezeption der Sprechakttheorie häufig unterschlagen worden ist, die Differenz von Wohlgeformtheit und Akzeptabilität, von Regel und von Intention. Das kann man sich an Folgendes schnell klar machen. Also ich wähle dafür das Beispiel des Versprechens, worin nach Searles Analyse die konstitutive Regel der Sincerity, der Ernsthaftigkeit, ja eine tragende Rolle spielt. Diese Ernsthaftigkeitsregel besagt, dass wenn ich ein Versprechen vollziehe, in dem Moment ich mich sozusagen verbindlich binde daran, das den propositionalen Gehalt des Versprechens auch einzuhalten. Und da ist nun die Frage, worin besteht die Realität dieser Sincerity? Besteht sie in dem, was manchmal mit Wahrhaftigkeit bezeichnet worden ist? Und das wäre ein Begriff, der eigentlich nur für die ethische Debatte bedeutsam ist, aber für die erfahrungswissenschaftliche Analyse nur in die Irre führt. Warum? Weil natürlich dieser Begriff der Wahrhaftigkeit eine innerpsychische Realität oder eine Intentionalität meinen muss, von der dann zu überprüfen wäre, ob sie auch wirklich wahrhaftig also dieses Versprechen äußert, ja oder nein. Wohlgeformtheit ist scharf davon zu unterscheiden. Denn eine wohlgeformte Form des Versprechens kann ethisch gesehen drei ganz verschiedene Typen äußern, nämlich einmal ein authentisches Versprechen, das andere Mal ein strategisch täuschendes Versprechen und das dritte Mal ein Versprechen, das eine Selbsttäuschung ist. Das will ich kurz zeigen. Moment. Ja. Also nehmen Sie das Beispiel, ich verspreche dir, die 1000 Euro, die du mir bitte leihen möchtest, zum nächsten Ersten zurückzugeben, ist eine wohlgeformte Äußerungsform für alle drei Typen des Versprechens. Also auch für das Täuschende. Strategisch täuschende Versprechen, mit dem ich die 1000 Euro nur zu ergattern versuche. Eine einfache Überlegung zeigt das, wenn ich dieses Versprechen nicht wohlgeformt äußere, ja, kriege ich die 1000 Euro schon mal gar nicht. Ja. Also ist die Wohlgeformtheit eine Minimalbedingung für ein erfolgreiches Täuschen. Ohne Wohlgeformtheit kein erfolgreiches Täuschen. Hier kann man eine kurze Einblendung dazu machen. Mütter sind sozusagen für das Leben eines Kindes die erste Verkörperungsform eines authentischen Versprechens. Mütter sind in der Regel so, dass diese drei Formen des Versprechens dort nicht sich unterscheiden lassen, beziehungsweise nicht unterschieden werden müssen, weil in der Regel das Versprechen ein authentisches ist, so wie es gelebt wird. Stellen Sie sich eine Mutter vor, die einem Kind etwas verspricht, dass sie nicht einhält. Das ist eine Katastrophe. Und die schon durchaus häufig passiert, aber mit katastrophalen Folgen. Das setzt sich in der Sozialität natürlich fort, weil das Funktionieren des Versprechens sozusagen eine Art bedingungslose Vertrauensherstellung bedeutet, dass wenn wir sozusagen normal schon als normal erwarten würden, als Normalfall, dass mit dem Vollzug eines Versprechens ein eine strategische Täuschung vollzogen wird, dann würde in der Sozialität nichts mehr funktionieren. Wir brauchen also Anhaltspunkte dafür. Nicht, dass eine auf einfache Weise formuliert, warum ein Teil des real oder der real existierende Sozialismus zum Teil an dem berühmten Lenin zugeschriebenen Satz zugrunde gegangen ist: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also, weil das ist ja ganz klar: Die Sozialität lässt sich, wenn man nach der Devise handelt und sein Staatswesen einrichtet, nicht auf Dauer stellen. Ich möchte jetzt zeigen, dass und auf sehr merkwürdigem indirekten Wege diesen Begriff der Lebenspraxis ableiten. Das ist natürlich auch eine Verletzung, also was ich eben gesagt habe, sagt in der Quintessenz, die Wohlgeformtheit muss sich von der Wahrhaftigkeit unterscheiden und die Wohlgeformtheit ist eine notwendige Bedingung für alle drei Erscheinungsformen des Versprechens. Ohne das gäbe es das nicht. Aber eben auch nicht die authentische Form. Jetzt kann man die Wohlgeformtheit direkt verletzen, zum Beispiel in dem Satz, ich verspreche dir alles das, was eben als Beispiel diente, und dann fügt man hinzu eine explizite Dementierung der Ernsthaftigkeitsregel, aber ich meine es nicht ernst. Dieser Satz ist pragmatisch so kaputt und so pathologisch, dass man ihn in der Empirie so nicht antrifft. Also wir haben bei unseren doch vergleichsweise großen Materialmengen, die wir so im Laufe der Zeit verarbeitet haben, was Vergleichbares nie gefunden. Gleichwohl lässt sich dieses Beispiel gedankenexperimentell konstruieren und das ist ein häufiger Fall in der linguistischen Theorie, dass man nach Regeln bildbare Gebilde braucht, um sozusagen geltende generative Regeln zu testen. Das mache ich hier. Also, dass das ein pragmatisch vollkommen kaputter Satz ist, ist, glaube ich, jedem sofort klar. Ich bitte Sie zu bemerken oder festzuhalten dabei, dass dieser Satz phonologisch, syntaktisch und semantisch vollkommen korrekt ist. Nur pragmatisch, total kaputt. Und diese Pathologie, diese Extreme, hängt an drei Bedingungen. An drei, die ich kurz nennen kann. Nämlich erstens, der Satz muss in der ersten Person, Singular oder Plural, geäußert sein. Zweitens, er muss im Präsens geäußert sein. Und drittens, er muss im Indikativ geäußert sein. Wir machen den Gegentest und verletzen jeweils, wenn eine dieser seidenen Fäden zerrissen ist, ist der Satz schon nicht mehr pathologisch. Ich führe das schnell durch. Erster Test, also erste Person, du versprichst, aber du meinst es nicht ernst. Vollkommen normaler Satz. Zweiter Form, ich versprach, aber ich meinte es nicht ernst. Dritte Form, Konjunktiv statt Indikativ. Ich möge versprechen, aber ich möge es nicht ernst meinen. Auch das ein vollkommen normaler Satz, gegen den man nicht vollkommen, auch pragmatisch korrekt. Was ist da passiert? Ganz einfach. Das Gemeinsame dieser drei Bedingungen für Pathologie besteht im unmittelbaren Vollzug, wodurch die Lebenspraxis als solche zerstört wird. Also der Vollzug ist eine Funktion der Modi. Präsens, Indikativ, erste Person. Ja. Komplementär dazu wäre unter der Bedingung der pragmatischen Wohlgeformtheit der Vollzug des Versprechens zugleich eine gelungene, also das Gegenbeispiel, komplementäre, eine gelungene Erzeugung von Lebenspraxis. In den drei Fällen, in denen die Pathologiebedingungen nicht erfüllt sind, liegt kein Vollzug vor, sondern nur eine wahrheitsfähige Darstellung eines Sachverhalts. Die Komponente des Vollzugs fehlt. Und das ist nun dieses merkwürdige Gebilde Lebenspraxis, dem ein Hier und Jetzt der Positionalität korrespondiert, das wir nicht sozusagen sinnlich wahrnehmbar greifen können. Wir können es sinnlich wahrnehmbar greifen in seiner leiblichen Positionalität, auf die wir uns sozusagen wahrnehmungsmäßig beziehen, woran wir alles Mögliche feststellen und die sozusagen in hohem Maße konsistent sein muss, mit dem, was sozusagen durch sprachlichen Vollzug sich herstellt. Aber durch den sprachlichen Vollzug kommt etwas Entscheidendes hinzu, das eben der sinnlichen Wahrnehmung entzogen ist. Und das ist sozusagen dennoch eine sehr lebendige, akute Realität. Und es ist eben nicht eine ontologische Realität. Ja? Das kann man sich auch noch so klar machen, dass es ließe sich jederzeit das Hier und Jetzt natürlich physikalisch als eine singuläre Raumzeitstelle identifizieren im physikalischen Raumzeitkontinuum. Dann wäre das eine beliebige unter sehr vielen Stellen. Aber als Hier und Jetzt ist es eben doch etwas ganz anderes und kategorial in physikalischen Begriffen nicht einzufangen. Hier ein kurzer Ausblick oder ein kurzer Seitenblick auf das, was objektive Hermeneutik eigentlich will. Sie geht eben aus von der Wohlgeformtheit oder Nicht-Wohlgeformtheit. Das ist das, was sie erstmal interessiert. Nämlich die objektive Bedeutungsstruktur oder Sinnstruktur von Ausdrucksgestalten und nicht der direkte Zugriff auf das, was Subjekte meinen, denken oder an innerpsychischer Realität sozusagen darstellen, weil das dem direkten Zugriff sowieso entzogen ist. Das ist ein großer Irrtum zu glauben, in den Subjektivitätstheorien oder Theorien des Subjekts, man habe einen möglichen direkten Zugriff darauf. Das ist in der Lebenspraxis selber anders, da müssen wir praktisch verstehen, um überleben zu können. Aber das praktische Verstehen wäre sozusagen etwas Sand für die Methodologie des methodischen Verstehens. Also hier beziehe ich mich auf die Differenz von objektivem Sinn und subjektiv gemeintem Sinn. Den kann man auch ganz einfach fassen mit der Differenz von Meinen und Sagen. Das ist ja eine alte philosophische Differenz, die schon immer gemacht worden ist. Meinen kann man nur etwas subjektiv, sagen kann man nur etwas objektiv. Etwas objektiv meinen ist ein Widersinn in sich und etwas subjektiv sagen auch. Damit man aber erfahrungswissenschaftlich herausbekommen kann oder Schlüsse ziehen kann über das, was subjektiv gemeint ist, muss man erst in Erfahrung bringen, was von diesem subjektiven Meinen objektiv gesagt worden ist. Denn der direkte Zugriff auf das subjektive Meinen ist methodologisch jedenfalls Kaffeesatzleserei. Damit sind wir bei dem Unterschied zwischen latenter Sinnstruktur bzw. objektiver Bedeutungsstruktur und dem subjektiv gemeinten Sinn. Und hier gilt eben der einfache Satz, der unglaubliche Folgen hat, dass latente Sinnstrukturen als solche nicht wahrnehmbar sind. Wir können sie weder riechen, hören, noch schmecken, sehen oder tasten. Ja, wir können allenfalls sinnlich wahrnehmen das Ausdrucksmaterial, worin sie uns vor Augen treten, also das Weiße oder des Papiers oder das Schwarze der Buchstaben, typografischen Zeichen. Latente Sinnstrukturen sind nur lesbar, aber nicht wahrnehmbar. Und weil sie in dieser nur Lesbarkeit dennoch empirische Gegenstände sind, scheitert an ihnen die berühmte Definition von Empirie auf Locke und Hume zurückgehend. Also wie heißt das noch? Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu. Also nichts ist im erkennenden Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war. Das gilt eben hier nicht bezüglich der latenten Sinnstrukturen. Ja, weil in den Sinnen können die von vornherein nicht sein. So, das war ein erster Zugriff auf Krise und Routine in relativ großer Langarmigkeit. Jetzt möchte ich noch zwei Zugriffe auf Krise und Routine, zwei andere, hinzufügen schnell. Und da vorausschicken zwei Krisenbegriffe, die sich als typologisch wichtig herausgestellt haben. Nämlich einmal die traumatische Krise, in der sich die Leib- und Naturerfahrung konstituiert. Das ist die Krise, die sich durch das Überraschende und Unerwartete herstellt. Das muss nicht eine schmerzhafte Erfahrung sein. Das kann auch eine glückhafte Krise sein, ja. Genauso wie bei Adorno das Nicht-Identische nicht immer, wie manche Leute meinen, nur das Katastrophische vertritt, sondern eben auch das sozusagen überwältigend Glückhafte. Ja, beides. Das Zweite wäre die Krise durch Muße. Das ist die Krise, die sich dadurch herstellt, dass wir etwas um seiner selbst willen wahrnehmen, nicht wahrnehmen als Phase in einem zielorientierten Handeln, sondern Wahrnehmung um ihrer selbst willen. Das ist genau das, was wir tun, wenn wir in ein Museum gehen, obwohl das da nicht dran steht. Weil kein Mensch, jeder weiß, dass die Gauguins da nicht hängen, damit man sich billig Farbvorschläge für seine Vorhänge besorgen kann, sondern dass die dazu da sind, um ihrer selbst willen betrachtet zu werden. Und das ist genau eine Wahrnehmung im Modus der Muße. Und wenn man nun etwas um seiner selbst willen wahrnimmt, dann wird selbst dann, wenn man es gut kennt, die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass man an ihm etwas sieht, was ganz unerwartet ist. Und dann stellt sich allmählich eine Krisenbedingung, eine Krise her. Das wäre die Krise durch Muße. Und in ihr konstituiert sich die ästhetische Erfahrung. Beides zusammen sozusagen sind Formen der Krise, die dem ersten Zugriff entsprechen, den ich schon dargestellt habe, nämlich im Modus von X ist ein P, dass ein unbestimmtes X sich in die Aufmerksamkeit tritt und nun prädiziert werden muss. Davon zu unterscheiden ist die Entscheidungskrise. Ist eine Krise, die das Subjekt selber herstellt, dadurch, dass es Alternanten konstruiert. Soll ich A heiraten oder nicht? Sollen wir noch ein Kind zeugen oder nicht? Soll ich eine Chemotherapie über mich ergehen lassen oder nicht? Das wären Entscheidungen, für die es kein richtig-falsch-Schema gibt, Entscheidung ableiten könnte. Entscheidungskrise ist im Übrigen ein etwas unglückliches Wort, weil es ein Pleonasmus natürlich ist, denn Krisis heißt auf Griechisch Entscheidung. Also ist es irgendwo doppelt gemoppelt, aber ich kann mir doch trotzdem nicht richtig helfen und behalte es erstmal bei. Also das ist natürlich hier ein Entscheidungsbegriff, wie er in den Wirtschaftswissenschaften eben in der Regel nicht anzutreffen ist, und auch in den Theorien von Rational Choice, weil dort mit einem Entscheidungsbegriff operiert wird, bezüglich dessen eigentlich immer schon die Würfel gefallen sind, weil sonst könnte man nicht die Präferenzskalen oder Prioritätskriterien in Anspruch nehmen, die rationale Wahl ja überhaupt erst zu einer rationalen machen. Also das ist ein Widerspruch in sich. Eine genuine Entscheidungssituation liegt nur dann vor, wenn es einen Begründungsrahmen oder ein Kalkül für richtig und falsch nicht gibt. Ähnlich wie bei krisenhaften Xen, man sagen konnte, man kann nicht reagieren, gilt für Entscheidungssituationen, man kann sich nicht entscheiden. Das gilt nur in der Wissenschaft. Da muss man eine Hypothese nicht unbedingt überprüfen, das drängt nicht. Das Einzige, was daran praktisch folgenreich ist, wenn es jemand anders vorher gemacht hat und dafür möglicherweise irgendwelche Belohnungen einstreicht. Das ist aber nicht methodologisch relevant. Also entscheiden muss man sich, obwohl Begründungen nicht zur Verfügung stehen. Aber die Begründungsverpflichtung lässt sich nicht auflösen, sie ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Frage ist also, wie trifft man solche Entscheidungen? Was befähigt einen dazu, obwohl man nicht weiß, ob es richtig und falsch ist, trotzdem mit Aussicht auf Begründung stehende zu vollziehen. In solchen Situationen, sagen wir, konstituiert sich religiöse Erfahrung. Damit ist natürlich jetzt nicht Prädikat religiös aus der Sicht der Theologie gemeint, sondern aus der Sicht der Soziologie. Es ist damit nur mit religiös nur gemeint, dass das ein Bereich ist, in dem die Fragen der Bewährung sich abspielen. Und religiös ist natürlich auch der vollkommen religiös indifferente Mensch, insofern er sich bewähren muss. Und auch für den vollkommen religiös indifferenten Menschen gibt es natürlich ein strukturelles Jenseits. Also das ist eben das Jenseits, das konstituiert ist durch die Angehörigen und die noch nach dem eigenen Tode leben. Und das kann sich keiner leisten, von vornherein sozusagen damit auszukommen, dass die nur Schlechtes über einen reden. Also dann, das wäre sozusagen das gesagt werden soll damit im Modell von struktureller im Strukturmodell von Religiosität, mit dem wir operieren, gibt es zwei einfache Theoreme. Nicht wahr? Aus dem Bewusstsein von der Endlichkeit des Lebens leitet sich ab eine nicht stillstellbare Bewährungsdynamik. Das ist ein strukturelles Problem, das schwer zum Aushalten ist. Damit man das halbwegs aushält, braucht man einen Bewährungsmythos, der nicht die Gewissheit einer Bewährung, aber zumindest die Hoffnung auf eine Bewährung liefert. Und die Evidenz dieses Bewährungsmythos, das wäre das dritte Moment, stiftet sich sozusagen durch die vergemeinschaftende Praxis aller derjenigen, die an diesen Bewährungsmythos glauben. Was die Frage natürlich aufwirft, worin besteht der Bewährungsmythos des vollkommen religiös indifferenten modernen Subjekts? Zumal, wenn die Leistungsethik säkularer Bewährungsmythos in zunehmendem Maße nicht mehr greifen kann, wenn die strukturelle Arbeitslosigkeit immer mehr zunimmt. Also braucht man eine darüber hinausgehende Selbstverwirklichungsethik als einen Bewerbungsmythos. Und das ist sehr interessant, den aufzusuchen in dem Material. Unsere Vermutung ist, dass die Inhalte sozusagen immer weniger gemeinsam teilbar sind und dass es immer mehr auf eine strukturelle Geltung hinausläuft, letzten Endes auf eine ästhetische Evidenz, nämlich der Bewerbungsmythos besteht dann strukturell darin, wie klar rekonstruiere ich mein Leben und wie authentisch sozusagen stelle ich mich dar. Wir haben solche Fälle inzwischen in unserem Interviewmaterial, das ist ganz interessant. Einen haben wir publiziert, das ist ein Zinsderivatenhändler, von dem man das speziell mit Rücksicht auf die gegenwärtige Bankkrise am wenigsten glauben würde, dass der sozusagen zu dieser ästhetisierenden Kategorie gehört. Aber der sagt zum Beispiel, nachdem der Interviewer heftig auf ihn eindrückt, worin denn nun, also und er hat klar bekundet, dass er religiös total indifferent ist, nach dem Tode nur Würmer und Biomasse. Was dann? Es erhofft, dazu lässt er sich doch immerhin drängen, auf seinem Grabstein könnte sowas stehen wie, er war neugierig. Das fand ich ganz interessant. Und er lebt gerne in Frankfurt, weil er glaubt, das ist ja eine Ideologie vieler Frankfurter, dass in Frankfurt sich neugierige Leute im Unterschied etwa zu Berlin häufen. Ja. Und dass man also hier eine Chance hat, in den Kneipen jeden Abend ein paar neue Neugierige zu treffen. Und nichts ist ihm schrecklicher, als immer wieder sich mit Leuten über dasselbe unterhalten zu müssen. Also das wäre ein möglicher Kandidat für so etwas. Jetzt habe ich mich etwas verlaufen wegen der religiösen Erfahrung, die sich also konstituiert in der Entscheidungskrise. Die Krisentypen 1 und 2, die haben wir im ersten Zugriff schon behandelt. In der Entscheidungskrise konstituiert sich also Lebenspraxis als widersprüchliche Einheit von Entscheidungs- und Begründungszwang. Wenn man nun fragt, wie kann man sozusagen diese schwierige Krise bewältigen, dann stellt sich sofort als ein möglicher Begriff zur konzeptuellen Bestimmung hier ein, der von Weber überlieferte Begriff des Charisma, nämlich man braucht, nur muss man das generalisieren und aus der Herrschaftssoziologie gewissermaßen generalisierend erweiternd herausnehmen, ohne ein Stück Selbstcharismatisierung geht es nicht. Ja? Und man braucht also so etwas, eine Selbstcharismatisierung, die Hoffnung auf eine begründbare, richtige Lösung aus sich heraustreibt. Ganz schnell einschalten hier, weil das interessiert uns im Moment sehr. Ich darf trotzdem so eine Zukunftsäußerung noch machen, weil die Forschung hört ja nicht auf nach der Emeritierung. Wir beschäftigen uns im Moment sehr stark mit Frühchen, die man ja erst jetzt befragen kann, weil die extremen Frühchen ja erst jetzt erwachsen werden. Und da haben wir den Eindruck, dass denen, weil sie Frühchen sind, ein Stück der Wegstrecke abhanden gekommen ist, die man braucht, um einen Grundhabitus des strukturellen Optimismus sich anzueignen, nämlich ein Optimismus, der Devise folgt, im Zweifelsfall geht's gut. Und dann kann man sich auch gut entscheiden. Menschen, die mit der Devise leben müssen, im Zweifelsfall geht's schief, die haben es sehr schwer. Und wenn man erfolgreich geboren ist, dann hat man eine 9-monatige lange, lange Krisenstrecke hinter sich, die erfolgreich bewältigt worden ist. Und das, davon gehen wir aus, ist dann irgendwie ins Leibgedächtnis eingeschrieben und bildet eine gute Basis. Der dritte Zugriff, der ist nun geschuldet der Sequenzanalyse der objektiven Hermeneutik. Da kann ich mich kurz fassen. Die ersten beiden Zugriffe bezogen sich auf die Krisenbewältigung in der Praxis selber. Wenn man Sequenzanalyse betreibt, wie das das Herzstück der objektiven Hermeneutik ist, dann betrachtet man die Krise zwangsläufig als Normalfall. Sequentialität ist sozusagen, betrachten wir als die zentrale objektive Struktureigenschaft von Sozialität. Sequenzen sind mehr in dieser Konzeption natürlich als ein bloßes temporales Nacheinander, sondern sie sind eine durch algorithmische Regeln erzeugte Folge, sodass sich an jeder Sequenzstelle Möglichkeiten eröffnen, die unter denen eine Fallstruktur an der nächsten Sequenzstelle auswählen muss und eine davon muss es vollziehen, zur Wirklichkeit werden lassen. Die anderen Möglichkeiten sind dann sozusagen verschwunden, lauter kleine Points of No Return. Ich verwende in Lehrveranstaltungen ganz schnell das Beispiel der Begrüßung immer. Ganz einfach, wenn B von A begrüßt worden ist, dann hat er zwei Möglichkeiten zu reagieren. Er kann zurückgrüßen oder er kann den Rückgruß verweigern. Beide Handlungen sind nach geltenden Regeln wohlgeformt. Obwohl die Verweigerung des Rückgrußes nach geltenden Normen abweichend ist. Man kann sich daran klar machen, dass in der Soziologie der Normenbegriff nicht mehr ausreicht, schon lange nicht mehr, und dass konstitutionstheoretisch der Regelbegriff dem sozusagen vorausliegt, eben weil nach geltenden Regeln etwas normativ Abweichendes durchaus wohlgeformt ist. Und jetzt haben wir zwei grundsätzliche Probleme oder zwei Parameter zur Verfügung, um solche sequentiellen Abläufe zu erklären. Das eine ist, sind die bedeutungserzeugenden Regeln, die Anschlussmöglichkeiten eröffnen. Und das andere sind sozusagen die Dispositionen, die Totalität der Dispositionen einer Fallstruktur von beteiligten Akteuren oder Handelnden, die darüber entscheidet, was welche Möglichkeit gewählt wird. Und das ist grundsätzlich im Sinne der Entscheidungslogik an jeder Stelle offen. Das sieht aber nur der Sequenzanalytiker. Also deswegen ist es aus der Perspektive der Methode oder der Theorie, wohingegen das Subjekt der Praxis selber in der allergrößten Zahl der Fälle das eben nicht sieht, sondern routinemäßig handelt und worin schon immer vorentschieden ist, was getan werden muss. Entschuldigung. Also, daran kann man nun zeigen, dass eine bloße Paraphrasierung oder Beschreibung oder auch Selbstbeschreibung von sozialer Realität in eine Erschließung oder Erklärung sich erst dann umwandelt, wenn man die Krise zum Normalfall erklärt und die Routine als einen Grenzfall, analytisch. Für die Praxisperspektive ist es genau umgekehrt, natürlich, muss auch so sein. Nämlich die Routine ist der Normalfall und die Krise der Grenzfall, der möglichst schnell überwunden werden muss. Kurze Bemerkung. Viele Leute haben geglaubt, dass diese Art der Sequenzanalyse doch identisch sei mit dem Theorem von Kontingenz und Selektivität in der Luhmannschen Theorie. Das ist es eben gerade nicht, weil in der Luhmannschen Theorie, oder scheinbar gibt es durchaus sozusagen äußerlich eine Ähnlichkeit, aber Luhmann kann eben genau diese beiden Parameter nicht unterscheiden, denn bei ihm ist alles auf den Erwartungsbegriff reduziert. Erwartungen und Erwartungserwartungen. Und Luhmann hat eben meines Erachtens konstitutionstheoretisch keinen adäquaten Sprachbegriff zur Verfügung im Sinne von algorithmischen generativen Regeln. Sozusagen, man kann es auch chomskianisch ausdrücken, bei Luhmann sozusagen sinken gewissermaßen die Ebenen der Performance und der Kompetenz sozusagen unterschiedslos im Kommunikationsbegriff ineinander. Das soll nur kurz einfach eine modellhafte Darstellung dessen sein, was ich eben geäußert habe. Also in der Mitte steht Sequenzstelle 0, das soll die Handlung sein, um die es jeweils gerade geht. Dann sind für Sie durch Vollzug von Wirklichkeit in der vorausgehenden Sequenzstelle Möglichkeiten eröffnet worden, die dann an dieser Sequenzstelle sozusagen durch Entscheidung des adressierten Subjekts in eine Wirklichkeit vollzogen werden muss und dieser Vollzug eröffnet wiederum Möglichkeiten für die nächste Sequenzstelle und so geht es immer weiter. Sozusagen, das ist die sequenzanalytisch sich konstituierende Zukunftsoffenheit. Das Entscheidende an der Sequenzanalyse so in diesem Modell lässt sich daran auch darstellen, dass man immer an jeder Sequenzstelle sozusagen doppelt analysieren muss. Man muss die eröffneten Möglichkeiten als Kategorial einer ganz anderen Ordnung angehörend, systematisch unterscheiden von den beobachtbaren, vollzogenen, zur Wirklichkeit vollzogenen Handlungen. Wenn man das nicht tut, wenn man sozusagen die beobachtbaren, vollzogenen Handlungen nicht auf der Folie der eröffneten Möglichkeiten kontrastieren kann, dann hat man sie nur beschrieben und nicht erschlossen. Dann weiß man nicht, was sie wirklich bedeuten. Das ist im Übrigen der Unterschied zwischen einem empiristischen Vorgehen und einem strukturanalytischen Vorgehen. Für die Sequenzanalyse muss man natürlich, das habe ich eben faktisch schon gemacht, unterscheiden zwischen potenzieller und manifester Krise. Für den Sequenzanalytiker zeigen sich an jeder Sequenzstelle natürlich Krisen. An jeder Sequenzstelle kann es der Möglichkeit anders laufen, als es die Routinen vorsehen. Der Möglichkeit nach. Und man muss, nur wenn man das im Auge hat, kann man auch mit Routinen überhaupt etwas erklären. Weil die Routinen erklären nur dann etwas, wenn man hinter sie eine Folie des möglichen Andersseins legen kann. Sonst hat man nur eine Selbstbeschreibung vor sich und keine Erklärung. Das überspringe ich jetzt alles. Ist eigentlich schon gesagt worden. Ja, das Letzte müsste ich vielleicht doch da kurz noch etwas anfügen, Kritik am Rationalitätsbegriff. Das lässt sich ganz einfach so formulieren, wenn an jeder Sequenzstelle sozusagen eine Auswahl getroffen werden muss oder bezüglich jetzt des Entscheidungsparadigmas, wenn also sozusagen das, was dort in Offenheit entschieden werden muss oder in die Ungewissheit hinein, nicht ableitbar begründbar als richtig und falsch berechnet werden kann, dann macht es auch wenig Sinn, die getroffene Entscheidung in demselben Moment zu bewerten als rational oder nicht rational. Weil sie ist dann auf jeden Fall etwas Drittes. Und ob sie als Rationalität sich bewähren wird, die Entscheidung, oder sich als irrational erweisen wird, ist eben eine Funktion des ins offene gehenden Bewährungsprozesses. Deswegen kann ich grundbegrifflich mit dem Rationalitätsbegriff auch nicht viel anfangen. Man kann ihn ohnehin nur nachträglich gebrauchen, aber dann in einer Weise, in der sozusagen die Dynamik der Prozesse nicht mehr analytisch zur Verfügung steht. Also deswegen ist das eigentlich nur ein Begriff für Theologen oder für Philosophen natürlich auch. Aber für die Analyse von empirischen Prozessen meines Erachtens ungeeignet. An die Stelle würde ich den Begriff der Bewährung setzen. So, jetzt komme ich eigentlich erst zu einer wichtigen Sache, zu der ich schon lange hätte kommen müssen. Nämlich, wenn man jetzt die drei Zugriffe auf Krise und Routine sich nochmal vor Augen führt und versucht, das ihnen Gemeinsame herauszufiltern, dann kommt man ganz einfach darauf, dass die Krise in allen drei Zugriffen für die Sphäre des Gegenwärtigen steht und die Routine für die Sphäre des Nicht-Gegenwärtigen. Und daraus möchte ich jetzt ein Modell von sozialer Zeit und sozialem Raum ableiten. Also, eine erste Übersicht soll das hier zeigen. X steht für das Hier und Jetzt und P für die hypothetisch konstruierte Welt und dem lässt sich analog zuordnen, dass für das X die vollzogene Wirklichkeit und der Vollzug der Wirklichkeit steht, für das P die eröffneten Möglichkeiten und die zeitlich gesehen zerlegt sich die Nichtgegenwärtigkeit in Vergangenheit und Zukunft. Das ist jetzt das, worauf es hauptsächlich ankommt. Das sollen alles nur noch mal schnell ein paar Erläuterungen sein. Worauf es ankommt, ist, dass das Hier und Jetzt, also stehend für die Unmittelbarkeit, für die Gegenwärtigkeit, räumlich und zeitlich zusammen, also als räumlich und zeitliche Größen nicht unterscheidbar sind und zusammenfallen. Dass wir sie sprachlich unterscheiden, auch für die Gegenwärtigkeit, ist eine Funktion der Unterscheidung von Raum und Zeit in der Nichtgegenwärtigkeit. Nämlich dort zerlegen sie sich in die Differenz von dort und einst. Also die Gegenbegriffe sind hier, zu hier ist dort und zu jetzt einst. Und einst zerlegt sich sofort in Vergangenheit und Zukunft. Moment. Einst vertraten wir die objektive Hermeneutik, einst werden wir die objektive Hermeneutik vertreten. Also beides kann man sagen für eben Vergangenheit und Zukunft. Und nun ist eben sehr das Erstaunliche, dass die Frage, was gehört der Zukunft oder was gehört der Vergangenheit an, ganz unstrittig zu beantworten ist. Die Vergangenheit ist die Sphäre des Vollzogenen und die Zukunft ist die Sphäre des noch Vollziehbaren. Ja, warum können wir die so unstrittig beantworten, diese Frage? Weil es eine messerscharfe Trennlinie gibt und das ist die Gegenwärtigkeit des Vollzugs, des Vollziehens. Und diese Linie ist sozusagen kaum wahrnehmbar dünn. So könnte man das ausdrücken. Ja. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie das Paradox mit Achille und der Schildkröte. Ich muss das jetzt alles dringend abkürzen. Also dieses Diagramm soll zeigen, dass die Nichtgegenwärtigkeit sofort sich in Zukunft und Vergangenheit zerlegt, sodass wir erstmal festhalten können an die Stelle eines Nacheinanders bezogen auf die physikalische Zeit von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft tritt hier sozusagen eine hierarchisch eingebettete Opposition. Nämlich die erste Opposition ist die von Gegenwärtigkeit und Nichtgegenwärtigkeit und die zweite von Vergangenheit und Zukunft. Und weil die Gegenwärtigkeit des Vollzugs Vergangenheit und Zukunft so eindeutig und messerscharf trennt, wirkt sich diese Trennung rückwirkend auch aus auf die Trennung von Gegenwärtigkeit und Nichtgegenwärtigkeit. Das ist sozusagen eine indirekte Folge davon. Denn wenn die Gegenwärtigkeitslinie in der Lage ist, Vergangenheit und Zukunft so scharf zu trennen, dann muss sie auch zwischen als das ganz andere von Vergangenheit und Zukunft auch Gegenwärtigkeit und Nichtgegenwärtigkeit scharf trennen können. Das ist nun bei Raum vollkommen anders. Also, das Nichtgegenwärtig des Raums zerlegt sich eben nicht, sondern ist ein homogenes, gleichmäßig auf die Horizontlinie sich von einer Positionalität gesehen her radial ausstrahlendes. Und die Horizontlinie ist ja bekanntlich auch nichts Absolutes, sondern eine Funktion der jeweiligen Positionalität und des Standpunktes. Ich meine, die alten Fischer wussten auch, dass die Erde keine Scheibe ist, wenn das Segelschiff irgendwann nach einer gewissen Zeit am Horizont verschwand. Da hatten die auch nicht geglaubt, dass es da hinten runterkippt, sondern dass die Erde eben doch wahrscheinlich rund ist. Ja. Also, das Dort dehnt sich also ungegliedert von einer Positionalität aus und deshalb ist Dort vom Hier nicht klar zu unterscheiden. Während bezüglich der Zeit der Unterschied ganz klar ist zwischen Gegenwärtigkeit und Nichtgegenwärtigkeit. Das ist der Grund dafür, weswegen in der Nichtgegenwärtigkeit Raum und Zeit scharf gegenüberstehen. Und es ist der Grund dafür, dass wir bezüglich der räumlichen Trennung von Gegenwärtigkeit und Nichtgegenwärtigkeit eine Grenze explizit einführen müssen, das Dort vom Hier explizit abgrenzen müssen. Und das ist die Abgrenzung von Innen und Außen. Und die erste wichtige Abgrenzung von Innen und Außen ist repräsentiert von unserer Körperhaut. Ja. Das heißt, der Leib ist unser erster Innenraum, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen in der Selbstwerdung nur irgendwie es schaffen, mit diesem Leib klarzukommen und ihn gewissermaßen freundlich zu bewohnen oder ihn zu akzeptieren als unser Innen. Und das wirft die weitere Frage auf, wie gliedert sich der Innenraum? Eine einfache Hypothese besagt Folgendes: Unter der Bedingung des aufrechten Gangs haben wir zwei profane Achsen des Innenraums, wir kommen dann sofort auf Euklid, nämlich die parallel stehenden Augen, vorne und hinten. Also das Gesichtsfeld ist ungefähr 180 Grad. Scharfe Grenze von vorne und hinten. Die zweite profane Richtung ist die von rechts und links, wenn unsere Vorderläufe zum Greifen frei geworden sind und die Oppositionsstellung des Daumens dazugekommen ist, so wie die Kinder lernen, links ist da, wo der Daumen rechts ist, dann haben wir sozusagen eine stabile orthogonal zu vorn und hinten stehende Seitlichkeit. Und die dritte Grenze oder die dritte Achse ist dann die, mit dem aufrechten Gang unmittelbar gegeben ist, nämlich die oben und unten. Die ersten beiden sind die Grenzen, sind die Achsen des profanen Raumes, dort, wo wir uns wie selbstverständlich bewegen können. Die dritte ist die des Sakralen. Die guten Geister wohnen meistens oben und die schlechten unten. Das habe ich hier alles so. Ich habe lange gesucht nach einem Bild, wie man sozusagen jetzt die Verzahnung von Raum und Zeit in dieser, die sich nur in der Nichtgegenwärtigkeit, durch die, nicht, die radikale Differenz in der Nichtgegenwärtigkeit herstellt und dann sozusagen, und der ein Hier und Jetzt, ein ununterscheidbares, räumlich-zeitliche Ununterscheidbarkeit im Hier und Jetzt entspricht. Im Übrigen, von hier, man kann sagen, für Kant sind ja die Raum und Zeit als Kategorien der transzendentalen Formen der reinen Anschauung sozusagen nicht aufeinander rückführbar und a priori getrennt. Das mag haltbar gewesen sein für die newtonsche Physik, die er vor sich gehabt hat. Das ist aber eben nicht mehr haltbar für den Erfahrungsgegenstand Lebenspraxis. Weil der sich genau dadurch konstituiert, dass hier und jetzt in der Gegenwärtigkeit identisch sind. Ja? Und das darf ich hier kurz erläutern. Also das soll darstellen, jemand, der im Vorstieg sozusagen am Seil geht über einen Gletscher. Ja? Also über einen Gletscher gehen ist sehr gefährlich, wenn er verschneit ist. Das soll hier gezeigt sein. Und da soll eine Spalte dargestellt sein, die man aber eben wenn bei einem verschneiten Gletscher nicht sieht, aber man kann jederzeit in sie hineinfallen und das ist tödlich. Also Sie haben erstmal rechts und links hier natürlich und vorne, hinten und oben und unten auch, jedenfalls das als unten als potenzielles. Denn wenn man da reinfällt, ist man tot. Das soll nur zeigen, dass man hier sozusagen die Zeitlichkeit verräumlichen kann durch das Protokoll der Gehspur. Also das wäre das Umkippen der Diachronie in die Synchronie. Ja? Und das führt mich nun zu weiteren Überlegungen. Nachdem man jetzt also diese Trennung von Raum und Zeit und damit die Modelle von sozialer Zeit und sozialem Raum vor sich hat, kann man nun... Moment, was wollte ich denn jetzt? Muss anders ansetzen. Ich wollte darauf raus, dass dieses, was ich hier jetzt versucht habe zu entwickeln, etwas ist, was den phänologischen, üblichen Konstruktionen von sozialer Zeit und sozialem Raum eben nicht entspricht, im Grunde genommen sogar widerspricht. Also gegen diese Konstruktionen, die mir da geläufig sind, habe ich Folgendes einzuwenden. Sie sind mehr oder weniger doch nur oder erschöpfen sich darin, ein Derivat oder sozusagen zu sein, der je subjektiven Metrisierungen von physikalischem Raum und physikalischer Zeit. Also sozusagen, sie sind das Ergebnis subjektiver Einteilungen dieser physikalisch-objektiven Größen, die dann durch Typisierung sozusagen sozial verbindlich oder jedenfalls milieuspezifisch oder gruppenspezifisch sozial verbindlich gemacht werden. Und das halte ich für unbefriedigend. Das, was ich hier vorgeschlagen habe, ist abgeleitet aus der objektiven Struktur von Sozialität. Nämlich sofern sie eben eine sequenzialisierte ist, durch Sprache. Und bezüglich deren kann man nun sagen, wer in dieser objektiven Struktur von Praxisräumlichkeit und Praxiszeitlichkeit seine Ontogenese durchlaufen hat, der sozusagen für den konstituiert sich ein Zeitbewusstsein so, dass er die immer schon existierende natürlich physikalische Zeit und physikalischen Raum kategorial überhaupt erkennen kann und als solche bearbeiten kann. Tiere leben natürlich auch in dieser physikalischen Zeit und im physikalischen Raum, aber sie haben kein Bewusstsein davon. Während wir bezüglich dieses Modells jetzt sagen können, damit man erkennen kann, damit man sozusagen in der Synchronie des Raums und der Diachronie der Zeit, in dieser Verschränkung, die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich und wer bin ich in diesem Moment, in dem ich die Frage stelle, verbindlich beantworten kann, brauche ich sozusagen diese Verschränkung von sozialer Zeit und von sozialem Raum objektiv. Ja. Und dann bin ich in der Lage, sozusagen mich zu erinnern, kohärent, was ich zu den verschiedenen Jetzten getan habe und was als Emergentes zu diesen Zeitpunkten sich nachträglich doch als Determiniertes erweist, indem es sich gewissermaßen eingerückt wird in die erfolgreiche Rekonstruktion der Lebensgeschichte. Und um mich auf diese Weise erinnern zu können erfolgreich, bedarf ich eines Ortes, eines stabilen Ortes der Sesshaftigkeit. Und jetzt kann man hinzufügen, während das Jetzt in dem Hier und Jetzt aus nachträglicher Sicht ein Moment äußerster Flüchtigkeit ist, dass ich immer dann, wenn ich es reflektieren will, schon als verschwunden anerkennen muss, ist das Hier sozusagen, damit es als Hier funktioniert, muss es ein Ort sozusagen relativer Stabilität sein. Das heißt also, unter diesem Gesichtspunkt stehen Zeit, obwohl sie im Hier und Jetzt ineinander fallen, bezogen auf die Unterschiede in der Nichtgegenwärtigkeit und vermittelt durch sie, schroff gegenüber. Das eine als extreme Flüchtigkeit und das andere als Permanenz oder auf Permanenz angelegt. Ja. Und daraus kann man dann sozusagen eine für die Milieutheorie in der Soziologie natürlich wichtige Sesshaftigkeitsthese ableiten. Das führt jetzt zu der Frage, methodologisch, wenn wir dieses Hier und Jetzt in dem Raum- und Zeitmodell so eingeführt haben, wie untersuchen wir das? Die alte Frage, die schon am Anfang war, bezogen auf Adorno, was machen wir mit dem Nicht-Identischen? Wir können es erfahrungswissenschaftlich nur fassen über den Weg der Protokolle oder Ausdrucksgestalten, die das krisenbezogene oder die Krisenbewältigung als Emergenz jeweils hinterlassen hat. Ja. Und das sozusagen die krisenkonstellative Emergenz ist natürlich das eigentlich Interessante in den Sozialwissenschaften. Und das können wir nur, wenn wir uns auf Protokolle verlassen und nicht darauf, dass wir einen direkten Zugriff zu Subjektivität haben. Protokolle sind nichts anderes als Verräumlichungen von Zeitlichkeit. Ein einfacher Gedanke führt sofort dahin. Wenn Sie Räumlichkeit, Raumpläne protokollieren, können Sie nicht ohne Kontextinformationen oder Zusatzinformationen feststellen, ob das Protokolle sind von zum Beispiel Gebäuden, die schon lange vergangen sind, von Gebäuden, die noch stehen, oder Gebäuden, die erst geplant werden. Sie brauchen dazu Zusatzinformationen. Das gilt für Protokolle von realzeitlichen Abläufen überhaupt nicht. Da kann man, weil ja da die Sequenzialität in der Realzeit abgebildet ist. Das bringt uns in große Schwierigkeiten in der Forschungspraxis selber. Erstens nämlich können wir sagen, Beschreibungen als Daten taugen gar nichts oder nur sehr wenig, sind ganz schlechte Protokolle. Was wir bräuchten, wären sozusagen Protokolle im Sinne von gerätevermittelten Aufzeichnungen. Und da kommen wir in eine nächste Schwierigkeit, denn gerätevermittelte Aufzeichnungen können einmal sozusagen die Realzeitlichkeit an sich behalten. Sie können das andere Mal aber schon sozusagen direkt auswertbar sein. In der Regel müssen Aufzeichnungen, damit sie auswertbar sind, damit sie also gelesen werden können und nicht, weil ja Bedeutungsstrukturen gelesen werden müssen, müssen sie notiert werden. Und es gibt eben Aufzeichnungen, die man ganz schlecht notieren kann, zum Beispiel die visuellen. also Filme zu notieren, ist außerordentlich schwierig und ich habe es aufgegeben. Es ist, steht in keinem Verhältnis, auch Videografien sind außerordentlich ungeeignet für die Forschung, weil sie viel zu viel Zeit für Aufzeichnung, für Notation brauchen, um sie anständig auswerten zu können. Also sind Aufzeichnungen vor allen Dingen dann gut geeignet, wenn man sie sehr schnell und gut notieren kann. Und die Schriftsprache ist ein naturwüchsiges Notationssystem, das uns gewissermaßen die Menschheitsgeschichte selber zur Verfügung gestellt hat. Man, unter dem Gesichtspunkt kann man das sehen. Und dann gerät man auf ein Gebiet, in dem plötzlich sozusagen sehr abstrakte Überlegungen bei der Bestimmung von ganz konkreten Forschungsoperationen eine außerordentlich große Rolle spielen. Also über das Verhältnis von Aufzeichnung und Notation haben wir lange nachdenken müssen. So, jetzt muss ich schnell durchklicken. Ja, es ist eigentlich soweit. Ich gebe einen kurzen Vorblick auf das, was man in dem Manuskript, was eingestellt wird, dann noch lesen kann. Weil nachdem ich jetzt, worauf es mir eigentlich ankam, diese Verknüpfung von Krise und Routine mit dem Modell von sozialer Zeit und sozialem Raum, halbwegs, wäre es jetzt natürlich interessant, das zu betrachten, was gegenstandsanalytisch alles daraus folgt. Eine ganze Menge. Eine ganz andere Sozialisationstheorie, nämlich Sozialisationsprozesse als Prozesse der Krisenbewältigung, erscheinen ganz anders, als wenn man diese Unterscheidung nicht macht. Ich gebe nur einen kleinen Hinweis. Für uns sind die sozialisatorischen relevanten Gebilde, nämlich Familien, vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass sie eben nicht rollenförmige Beziehungen sind, sondern, wie wir sagen, diffuse Sozialbeziehungen. Rollen sind per se Routinen. Und würde sozialisatorisch routinisiert gehandelt werden, könnte nichts dabei rauskommen. Das heißt also, die Krise ist konstitutiv für Sozialisation. Und die Sozialisatoren, die mit der Krise nicht klarkommen, richten Unheil an. Eines der größten Probleme in der Unterrichtsforschung, die ich mit Herrn Gruschka zusammen mache, hier und da, ist, dass die Pädagogen, die im Unterricht tätig sind, die Krise nicht anerkennen, die sie da zu bewältigen haben. Sie glauben, das sei alles mit Routine zu machen. Das unterscheidet sie von den Ärzten. Die Ärzte, die gehen gewissermaßen gewohnheitsmäßig mit der Krise um. Ärztliches Handeln ist in Nutze Risikoabwägungs- und Krisenbewältigungshandeln. Nur eben routinisiert, paradox ausgedrückt. In der pädagogischen Praxis, die ja ständig mit der Erzeugung von Neuem zu tun hat oder zu tun haben sollte, ist das ein, nach meiner Erfahrung ein riesiges Problem. Aus dem Modell haben wir eine weitere Theorie abgeleitet, die also uns sehr beschäftigt hat, nämlich die Professionalisierungstheorie. Professionen haben wir bestimmt als Berufe der stellvertretenden Krisenbewältigung. Ohne das lassen die sich nicht bestimmen. Und wenn ich eben gerade beim Unterricht war, gilt, lässt sich da eben sehr schön beobachten, dass ein für die Professionalisierung notwendiges Arbeitsbündnis analog zu dem zwischen Arzt und Patient für den Unterricht, etwa zwischen Lehrer und Schüler, das auf Neugierde des Schülers und der Anerkennung dieser Neugierde zu gründen wäre, dass das genau nicht möglich ist. Und das wird nicht möglich sein, solange die gesetzliche Schulpflicht gilt. Weil die gesetzliche Schulpflicht die systematische Aberkennung der Neugierde als Motiv für die Anwesenheit des Schülers in der Schule ist. Das ist, also solange man nicht sagen kann, wenn wegen Grippe eine Woche Weihnachtsferien verlängert werden müssen, die Schüler müssen noch eine Woche zu Hause bleiben, statt wie jetzt dürfen noch eine Woche zu Hause bleiben, solange wird Bildungsreform nicht greifen, meines Erachtens. Und damit komme ich zu einem Schlusswort, das ich doch gerne loswerden möchte. Dazu brauche ich aber mein Manuskript. Nämlich, ich wollte gerne enden mit der Differenz von Bildung und Lernen. Das ist eine Differenz, die mir erst in den letzten Jahren sehr spät aufgegangen ist und die man so formulieren kann. Bildung ist ein Prozess der Krisenbewältigung. Lernen ist ein Prozess der Routine, der routinisierten Aneignung von schon kodifizierten Wissen. Lernen ist im Grunde genommen sowas wie Vokabellernen oder wie einen Fahrschulkurs besuchen. Natürlich ist dieses Lernen notwendiger Bestandteil von Bildungsprozessen, aber Bildung ist eben sehr viel mehr. Ja? Und von daher habe ich mich immer als Forscher an der Universität betrachtet, ohne Humboldt sehr früh gelesen zu haben, erst spät. Wir haben genügend Interviews jetzt mit Naturwissenschaftlern gemacht, die exzellente Forscher sind und die wie Humboldt aus dem Munde sprechen, ohne ihn je gelesen zu haben. Teilweise kennen sie den Namen noch nicht mal, aber man könnte das sofort in Humboldts Schrift zur Universitätsgründung einrücken. Forschen ist Simulieren von Krisen. Und Forschen hat für mich immer im Zentrum der Universität gestanden. Und deswegen bedeutet Beteiligung an Forschung automatisch die Evokation von Bildungsprozessen, ob man will oder nicht. Zur selben Zeit, historisch ungefähr, als die Humboldt-Universität gegründet wurde, also 1810 genau, oder um 1800 rum eben, zur selben Zeit wurde die gesetzliche Schulpflicht institutionalisiert. Das begann Mitte des 18. Jahrhunderts und vollendete sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Realisation der gesetzlichen Schulpflicht, die im Übrigen notwendig war für die Konstitution eines demokratischen Nationalstaats, gar keine Frage, die war notwendig, solange für protoindustriell arbeitende und agrarisch arbeitende Familien die Kinderarbeit, Kartoffel aufsuchen oder was weiß ich, im Zweifelsfalle Vorrang hatte vom Schulbesuch. Und da musste man das mit gesetzlicher Schulpflicht erzwingen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das führte natürlich dazu, dass Schule primär eine, ich will es mal etwas drastisch sagen, eine Dressuranstalt war, eine Anstalt von routinisiertem Lernen. Jetzt könnte man sich leicht vorstellen, dass auch historisch gelang experimentell ein Prozess denkbar gewesen wäre, an dem gewissermaßen das Humboldtsche Konzept der Bildung von der Universität sich allmählich auf die Altersjahrgänge weiter unten bis zur Vorschule hin durchgesetzt hätte. Also warum ist das eigentlich nicht möglich, dass neugierige Kinder auf der Basis der Neugierde in ein Arbeitsbündnis mit Pädagogen geraten und sozusagen als kleine Forscher interessiert von den Lehrern beobachtet werden. Stattdessen ist aber das Umgekehrte passiert. Also es ist sozusagen die Schule jetzt in jeder Ecke der Universität angekommen. Es ist sozusagen Verschulung flächendeckend. Das hat für mich doch große Probleme geschaffen in den letzten Monaten. Und deswegen lassen Sie mich doch mit einer persönlichen Bemerkung schließen. Also ich habe, vielleicht haben Sie das auch gemerkt, wie gesagt, mich immer als Erfahrungswissenschaftler primär verstanden, auch in der Soziologie. Und ich habe bin weniger angeregt worden durch politische Zielsetzungen oder religiöse Zielsetzungen oder was auch immer, mit Hilfe der Soziologie die Welt zu verbessern. Das hätte ich eh nicht gewusst, wie das zu machen ist. Ich habe eigentlich Wissenschaft eher betrieben aus einer Beobachtungslust. Und von daher hätte ich eigentlich eher Biologie studieren sollen. Aus kontingenten Gründen war das nicht möglich. Ich hätte das gerne gemacht. Und ich erinnere mich jetzt doch, dass vieles zusammenkommt. Also das Interesse für die Details eines Protokolls und das, was man in der detaillierten Analyse des Protokolls über die soziale Realität lernt, das hört nicht auf, das wird immer mehr. Und die Welt wird immer interessanter dadurch. Das ist eben eine Forschung, bei der Routinen wenig helfen, weil die Sache selber sozusagen aufgeschlossen werden muss und durch Subsumption unter feste Muster geht das nicht. Also je älter ich geworden bin in der Forschung, desto mehr habe ich innerlich, habituell Anschluss finden können an als das, was ich in meiner Jugend getan habe, als ich zur Schule gegangen bin. Da war ich hauptsächlich Ornithologe. Und in dem Moor, in dem ausgedehnten in meiner Heimat in Norddeutschland, habe ich sozusagen fast alle Brutvögel erfassen können. Auch Vögel, die damals schon nicht mehr gar so häufig waren, heute erst recht selten sind. Also Schilfrohrsänger, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer, Brachvögel, Wiesenpieper, alles Vögel, die Sie außer den Brachvögeln wahrscheinlich nicht kennen, weil Brachvögel kennen Sie, weil damit werden mit diesem melancholischen Pfiff notorisch die deutschen Heimatfilme unterlegt, egal wo die spielen. Das haben Sie vielleicht schon mal bemerkt. Also diese Haltung hat sich dann doch durchgesetzt, aber damit Sie mich jetzt nicht als nur neugierigen Biologen, denn das Wort neugierig und die Eigenschaft neugierig war um die 68er Zeit eher ein Schimpfwort. Das reichte nicht zur Begründung des Besuchs der Universität. Das habe ich immer etwas bedauert. Aber damit Sie mich nicht nur so sehen, sage ich vielleicht auch, was Sie etwas überraschen wird, dass ich auch links war. Ich bin immerhin Jahrgang 40, 1955 schon bei den Jungsozialisten eingetreten, 1960 in den SDS, 1962, 63 war ich Gruppenvorsitzender in München. Vor 68 allerdings bin ich aus dem SDS schon ausgetreten, habe aber immerhin noch die Ehre gehabt, aufgrund des Wienerschen Unvereinbarkeitsbeschlusses aus der SPD rausgeschmissen worden zu sein, vorher noch. Also das kann ich immerhin aufbieten. Nun, den Rest möchte ich verlesen. Nicht viel. Der Institution Universität in ihrer Einheit von Forschung und Lehre verdanke ich den größten Teil meines Lebens. Die Herausforderung der Forschung, die permanente Krise des Infragegestelltseins in ihr und in der aus ihr sich ableitenden Lehre auf der einen Seite, der Schutzraum der radikalen Binnenkritik erlaubenden Kollegialität der Gemeinschaft von Forschern, die Studenten eingeschlossen auf der anderen Seite, haben mir eine zentrierende Positionalität gegeben, ohne die wahrscheinlich aus dem Rückblick mein Leben untergegangen wäre. Dafür bin ich dieser Universität Humboldtscher Tradition sehr dankbar. Ich hoffe, ich verrate diese Dankbarkeit nicht, wenn ich die Zukunft der Universität als Ort der Einheit von Forschung und Lehre angesichts der neueren Entwicklungen düster sehe. Und ich es insofern als Gunst empfinde, jetzt ausscheiden zu können. Den hier anwesenden Studenten möchte ich stellvertretend für die Studenten der Universität überhaupt danken für den dialogischen Widerpart und die Empfänglichkeit, die sie in der Forschung und in der Lehre lebendig praktiziert haben. Sie waren das größte geistige Kapital, das mir zur Verfügung stand. Darin sind natürlich mehrere Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeschlossen, die fast alle aus der hiesigen Studentenschaft hervorgegangen sind. Analoges gilt für die vielen Doktoranden, ohne deren Forschungsarbeit im Laufe der Zeit das Programm der objektiven Hermeneutik und der auf ihrer Basis ermöglichten gegenstandsspezifischen Forschung sich nicht hätte entwickeln können. Ihnen, die Sie hier anwesend sind, danke ich herzlich für Ihre teilweise langen Wege und Zeiten in Anspruch nehmendes Kommen und vor allem für Ihre Geduld im Ertragen dieser langen und doch reichlich abstrakten Ausführungen. Thank you. Vielen Dank.